Kundgabe 5615. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.3.1953. Erntearbeit. Arbeiter im Weinberg. Und euch wird eine gesegnete Arbeit beschieden sein. Die Zeit geht ihrem Ende entgegen, und es wird die Ernte eingebracht werden in die Scheunen. Wohl wird viel Unkraut sein unter dem Weizen. Es wird viel Spreu verbrannt werden, dennoch wird die Ernte gut sein, denn sie ist vollwertig. Sie ist sichtbar gesegnet worden. Die Menschen der Endzeit gehen durch eine große Trübsal, die sie entweder untauglich macht zur letzten Bewährung oder aber so fest und stark, dass sie nichts von außen Kommendes beirren kann, dass sie auch die ärgsten Stürme überstehen und nicht geknickt oder gebrochen werden können, weil sie in sich selbst den festen Halt haben, der da ist, ein starker, unerschütterlicher Glaube an mich, ihren Gott und Vater von Ewigkeit. Dieser Glaube ist die Kraft, die sie bis zum Ende erhält. Und diesen Glauben belebet allein mein Wort, das in aller Reinheit zur Erde geleitet wird und darum auch kraftvoll ist. Und so ihr, meine Knechte auf Erden, nun dieses mein Wort an eure Mitmenschen weitergebt, führet ihr eine Weinbergsarbeit aus, die hoch gesegnet sein muss, weil ihr meine direkte Liebeausstrahlung auf die Menschen übertraget und ihr somit ihnen etwas vermittelt, was unersetzlich ist, was auch, so es im Liebegeist dargeboten wird, niemals seine Wirkung verfehlen kann. Und dass es im Liebegeist angeboten wird, verbirgt die Bedingung, dass nur ein liebeerfülltes Herz meine Liebeausstrahlung empfangen kann und diese Liebe sich wieder betätigen will. Eure Arbeit wird gesegnet sein, weil es dem Ende zugeht. Denn die große Trübsal wird viele Herzen aufschließen für mein Wort, wenngleich auch die Zahl derer, die euch feindlich gegenüberstehen, steigen wird. Doch die Lauen werden sich entscheiden und mir sich zuwenden, wenn an ihnen Weinbergsarbeit verrichtet wird. Denn diese sind die Äcker, die noch befruchtet werden können mit meinem Liebewasser, deren Boden nur gut bearbeitet zu werden braucht, um den guten Samen aufnehmen und reifen lassen zu können. Ihnen wendet eure ganze Liebe und Aufmerksamkeit zu, denen, die noch nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Ihnen schenket eure Liebe und bringet ihnen mein Wort, und eure Arbeit wird nicht vergeblich sein. Ihr werdet reichen Dank ernten auf Erden schon, doch noch weit mehr von den Seelen, die erlöst sind aus der Gewalt dessen, der wüten wird bis zum Ende, um alles zu verderben und hinabzustürzen in den Abgrund. Ihm werdet ihr noch manche Seele entwinden und also erfolgreich wirken für mich und mein Reich. Amen.